Von der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich. Was denkst du denn so wunderlich, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich, mein Herz, was denkst du denn so wunderlich, mein Herz? Aus der Stadt, wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz. Wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz, mein Herz. Will's wohl einmal hinübersehen und fragen, wie es dort mag gehen, mein Herz.